Schritt C, C1. Na, wie war die Reise? Erzähl doch mal. Ich bin schon um 3 Uhr aufgestanden. Aber ich habe fast das Flugzeug verpasst. Was ist denn passiert? Auf dem Weg zum Flughafen hat der Bus ein Rad verloren. Auf der ganzen Reise habe ich nicht mal eine Tasse Kaffee bekommen. Hast du denn wenigstens ein bisschen geschlafen? Ich habe es versucht, aber die Sitze waren total unbequem.